2.f Das Ohr. Die Ohrenspitzen. Auris irritari. Animum attendere. Die Ohrenfesseln. Auris capere. Auris tenere. Das Ohr beleidigen. Auris offendere. Dem Ohre schmeicheln. Auris promulcere. Aurium voluptati servire. Ins Ohr, ins Gehör fallen. Ad auris accidere. Auribus accidere. Jemanden zu Ohren kommen. Jemandem zu Ohren kommen. Ad auris aliquius permanare. Pervenire accidere. Etwas mit eigenen Ohren vernehmen, selbst mit anhören. Auribus accipere aliquid. Seinen eigenen Ohren nicht trauen. Suorum aurium fidei non credere. Tauben Ohren predigen. Surdis auribus precepta canere. Die Ohren betäuben. Auris obtundere. Übertönt werden durch etwas. Obstrepi aliquare. Lieblich klingen. Suaviter ad auris accitere. Die Ohren klingen einem von etwas. Clibrantur auris aliquare. Einem etwas ins Ohr sagen. In aurem dicere aliqui aliquid. In aurem in susurrare aliqui aliquid. Einem in den Ohren liegen. Obsidere auris aliquius. Ein feines Ohr haben. Tritas auris habere. Tritis auris habere. Von abnutzen. Terre. Ein geübtes Ohr. Kennerohr. Auris eruditae. Jemandem sein Ohr leihen. Gehör schenken. Aurem dare aliqui. Auris proibire aliqui. Jemandem ein geneigtes Gehör schenken. Aequis auribus accipere aliquem. Benigne accipere aliquem. G. Sinneseindrücke. Vor die Sinne treten. Sensum ferire. Die Sinne entzücken und sofort einen lebhaften Eindruck auf sie machen. Sensus impellere voluptate et specie prima acrita commovere. sich von den Sinneseindrücken freimachen. Sivocare mentem a sensibus.